Die Bedeutung indigener Völker. Das gilt besonders für indigene Gemeinschaften, die für den Schutz der Artenvielfalt eine herausragende Rolle spielen. Erstens, weil sie meistens aufgrund ihrer Traditionen mit und von ihrer natürlichen Umwelt leben. Und zweitens, weil sie einen erheblichen Teil geschützter oder wenig genutzter Flächen weltweit managen. Das betrifft global etwa 40% der terrestrisch geschützten Gebiete und Landflächen mit geringem menschlichen Einfluss. Zudem gibt es deutliche, auch wissenschaftlich untermauerte Hinweise, dass die Degradierung in indigenen Gebieten geringer, der Schutz der Natur besser ist. Und wenn doch zum Beispiel Wald gerodet wird, dann hat es oft mit Einflüssen von außen zu tun. Einer Studie in Peru zufolge, bei der verschiedene Verwaltungsformen im Amazonas und deren Einfluss auf den Erhalt von Wäldern untersucht wurden, förderte folgendes Ergebnis zutage. In den von indigenen Gemeinschaften gemanagten Gebieten ist der Naturschutz mindestens so wirksam oder sogar wirksamer als in staatlich verwalteten Schutzgebieten. Deshalb ist klar, dass indigene Gemeinschaften künftig stärker in alle Überlegungen zum Naturschutz eingebunden werden müssen. In der Praxis gibt es allerdings immer wieder Konflikte um Landtitel zwischen ihnen und staatlichen Stellen, vor allem dann, wenn auf dem Land Bodenschätze zu finden sind oder wenn dort Palmölplantagen entstehen sollen. So zum Beispiel in Peru, in Santa Clara de Ocuña, einer Gemeinde mitten im Amazonas. Ein Fall, den das World Resources Institute dokumentiert. Das Problem war hier, wie so häufig, dass die traditionellen Gemeinschaften keine formellen Rechtstitel über das gesamte Land besaßen, das sie seit Generationen bewohnten und nutzten, weil das in ihrer Kultur keine Rolle spielte. Deshalb wäre es in einem ersten Schritt wichtig, solche Landfragen zu lösen und zu formalisieren und örtliche Gemeinden bei allen weiteren Fragen zu Schutz und Nutzung einzubinden. So sieht es auch die Konvention zur biologischen Vielfalt vor, die schon in der Präambel anerkennt, dass viele indigene und lokale Gemeinschaften besonderes Wissen über ihre natürliche Umgebung haben und häufig danach streben, sie zu pflegen und zu erhalten. Deshalb werden die Einzelstaaten in Artikel 8 dazu aufgerufen, dieses traditionelle Wissen zu respektieren und zum Nutzen der Biodiversität einzusetzen.